Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Sag mal, hast du schon mal dein Taschengeld für etwas Bestimmtes gespart? Aber klar, als ich ein neues Handy wollte, habe ich 3 Monate sparen müssen. Möchtest du auch sparen? Ja, ich spare, weil ich neue Sportschuhe brauche. Mein Bruder spart auch, weil er einen Laptop kaufen möchte. Dann muss er aber lange sparen.